als den Verfasser des Natya Sastra annehmen wollen, hat er sich mit den drei Typen der Sruti-Intervalle, bestehend aus 2, 3 oder 4 Mikrotönen, in wissenschaftlichen Versuchen auseinandergesetzt. Die Ergebnisse werden in 2 Grundskalen abgebildet, der Satachakrama und Madhyamakrama. Bharata nahm dafür 2 identisch gestimmte Lauten mit jeweils 7 Saiten für die 7 Hauptnoten und stimmte die gesamte Skala auf den Grundton Sa. Diese Lauten werden ähnlich einer Harfe mit freischwingenden Saiten angeschlagen. Die Stimmung einer der beiden Lauten wurde beibehalten. Diese stationäre Laute wird als Dhruvavina oder Achalavina bezeichnet und dient als Referenz. Die zweite Laute, die Chalavina, verändert man progressiv. Ihre Grundfrequenz verringert man in 4 Stufen. Mit jedem Schritt wird das Intervall eines Rotis erniedrigt. Im Ergebnis konnte Bharata Muni zeigen, dass der tonale Raum einer Oktave hörbar aus 22 Shrutis besteht und es Unterschiede zwischen der Stimmung auf absolute Tonhöhe und relativer Stimmung gibt. Ein glückverheißendes Gefühl vermittelt der Raga Sri, ein sehr alter Raga Nordindiens, der für religiöse Feste verwendet und zum Sonnenuntergang gespielt wird. Sri finden wir auch in dem modernen Tat-System, im Purvitat, als einer der 10 Hauptragas wieder. In der aufsteigenden Skala entfällt die 6. Stufe dar. Absteigend werden alle 7 Hauptnoten gespielt. Wie der Frühlingsraga Basant ist Sri Bestandteil des Guru Granth Sahib. Die Sängerin der nordindischen Klassik Sruti Satolika Katkar, auch eine Vertreterin der leichten indischen Klassik, präsentiert uns Raga Sri aus der CD Evening Ragas Volume 1, die 1992 bei Living Media India Limited erschienen ist. Die Sendung mag dem interessierten Laien deutlich machen, dass man sich auch als Zuhörer und nicht nur als aktiv Musizierender der indisch-klassischen Musik und den Raga-Skalen entsprechend ihrer Entstehungsgeschichte auf der Basis der antiken Skalen anders nähern und die Ragas anders hören muss. In der Weise, dass eine Notenskala sich nicht aus einer bestimmten Anzahl von Hauptnoten zusammensetzt, sondern sich die gespielten Noten aus den Sruti-Intervallen, also aus dem mikrotonalen Abstand zwischen den Noten, ergeben. Für eine gelungene Raga-Interpretation formt das Bewusstsein für die Intervalle die entsprechende Notenskala. Die bekannten Noten einer Skala führen aber nicht zu den Intervallen. Der letzte der antiken Ragas aus der Sechsergruppe des Raga-Ragini-Systems beschließt unsere Sendung. Der kontemplative Abendraga Gauri ist der weibliche Verwandte des zuvor gehörten männlichen Ragas Sri. In der aufsteigenden Skala entfällt die sechste Stufe dar. Der Gesangsvirtuose Pandit Bhimsen Joshi, bekannt für seine Khayal-Interpretationen, ein Gesangsstil der nordindischen Klassik, präsentiert uns eine für die indische Kompositionsform häufige Variante. Es werden Raga-Skalen verknüpft. Raga Lalita Gauri kombiniert den Abendraga Gauri mit dem Raga Lalit, ein Raga der Morgendämmerung. Die CD Ragas Puryadhanasri und Lalita Gauri wurde im Jahre 2006 bei Navras Records veröffentlicht. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Dies war unsere Sendung IMC in the Meets Classic mit dem Thema Grammars, Musikskalen des antiken Indiens. Die Interpretinnen und Interpreten waren Shahid Parviz und Ustad Shujat Hussain Khan auf der Sitar. Im Gesang Ulhas Kashalkar, Janavi Chayaprakash, Shruti Satolika und Pandit Bhimsen Joshi. Der Violinist Dr. Il Subramaniam und Bismillah Khan auf der Chennai im Duett mit dem Violinspieler Professor Viji Jog. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Mayer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic www.imcradio.net imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.